Kapitel 3 Übung A12 Im Hotelzimmer Hören und lesen Sie. Ist dort die Rezeption? Ja. Sie wünschen? Hier ist Peter Heinemann, Zimmer 405. Ich habe ein Problem. Nein, ich habe mehrere Probleme. Die Dusche ist kaputt. Es gibt keine Handtücher und kein Toilettenpapier. Und der Fernseher geht auch nicht. Das kann doch nicht sein. Bitte kommen Sie doch und sehen Sie selbst. Einen Moment bitte. Ich komme. Wir bringen das sofort in Ordnung.